Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Wenn Liebesbeziehungen, Ehen und Familien instabiler werden, dann wächst die Bedeutung von Freundschaft. Oder muss es heißen, dann erst messen wir der Freundschaft wieder den Wert zu, den sie jahrhundertelang hatte? Denn schon in der griechischen Klassik stand Freundschaft höher als Liebe, die erst mit dem Erstarken des Christentums zu diesem gesellschaftlichen Ideal aufgestiegen ist. Wie aber ist es heute? Wer und was sind wir, wenn wir Freunde sind? Was macht gute Freundschaft aus und wie beurteilen Wissenschaftler den Wert von Freundschaften? In einer Zeit, in der Dating-Apps uns sagen, mit wem wir ausgehen können und Facebook uns jeden Tag neue Freunde vorschlägt. Über die Bedeutung von Freundschaft in der modernen Gesellschaft erzählen Tabea Gzezic und Lotta Wieden in ihrem Feature »Eine Seele in zwei Körpern«. Montagnacht in der Monster Ronsons Karaoke Bar Berlin. Kayleen, Mara, Dennis, John und Nora haben sich erst vor ein paar Tagen kennengelernt. Jetzt sitzen sie in einer kleinen Kabine um zwei Mikrofone herum, singen Queen, Madonna und deutschen Schlager. Weil wir Freunde sind. Es ist sehr wichtig, dass wir Hauptsache zusammen sind. Das ist wichtig. Es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, dass wir hier sind. Oder es ist nicht wichtig, wo wir hingehen. Hauptsache, wir sind alle zusammen. We are friends, but we are new friends as well. Freunde. Im Alltag mit seinen Höhen und Tiefen sind sie oft eine rettende Insel. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, allein der Gedanke an einen guten Freund, eine gute Freundin kann dazu führen, dass Menschen ihre Alltagsprobleme als weniger belastend empfinden. Was am Wesen der Freundschaft selbst liegen mag. Freundschaften sind die einzigen menschlichen Beziehungsformen, die ohne gesetzliche Regelungen, offizielle Gründungsriten und gegenseitige Verbindlichkeiten auskommen. Wie eine Freundschaft aussieht, warum und wie lange sie funktioniert, wird einzig zwischen den Beteiligten ausgehandelt. Freundschaft ist der Wunsch nach einer unverbindlichen Bindung, die hält. Daniel Tyradellis, Kurator, Philosoph und Freundschaftsforscher. Du kannst dich nie darauf verlassen, dass der Freund morgen noch dein Freund sein will und trotzdem steht er auf der Matte und sagt, lass uns angeln gehen. Und das kann einen mehr zu Tränen rühren, weil es eben so freiwillig ist, weil ich einfach verstehe, der macht das wirklich nur, weil er möchte. Und das meine ich mit unverbindlich. Auch wenn die Wissenschaft bis heute keine allumfassende, einzelgültige Definition von Freundschaft anbieten kann, so haben die Forscher doch viele einzelne Fragen klären können. Sie haben gezeigt, dass Freundschaften aus dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Selbstbestätigung entstehen. Dass man seine besten Freunde nicht nur deshalb auswählt, weil sie so toll sind, sondern auch, weil sie einem das Gefühl geben, selbst toll zu sein. Dass die Anzahl der Freunde eines Menschen mit der Gründung einer eigenen Familie deutlich abnimmt. Dass Menschen, egal welchen Alters und unabhängig von der Zahl ihrer Facebook-Kontakte, Zeit ihres Lebens nur 2 bis 3 enge oder beste Freunde haben und dass neu hinzukommende Freunde ältere Freundschaften verdrängen. You make me feel like I am whole again. Und sie konnten zeigen, dass Vertrauen und die Möglichkeit, sich einem anderen zu offenbaren, zum Kern von Freundschaft gehören. Wir sind alles Freunde. Wir sind Freunde. Schon über 50 Jahre. Und wir zwei sind schon miteinander in Schule gegangen. Man lacht viel miteinander. Man hat auch Schweres schon mitgemacht, wo man noch miteinander tragen muss. Man hält immer zusammen. Man hält trotzdem zusammen. Gute Freunde können sich alles anvertrauen. Und unterstützt sich auch in schlimmen Momenten im Leben. Also man ist einfach langfristig miteinander verknüpft, auch wenn man eine kurze Zeit lang nichts mehr voneinander hört. Langfristig weiß man, man ist dabei und verfolgt das Leben des anderen. Ja, jemand, dem ich restlos vertraue und den ich auch unterstütze, wenn er in Not ist. Ich glaube, ich würde nicht unbedingt erwarten, dass er mich unterstützt, aber ich würde ihm auf jeden Fall bedingungslos helfen. Manche Freundschaften halten ein Leben lang, andere zerbrechen. Sind gute Freunde Menschen, die sich besonders ähnlich sind oder genau umgekehrt? Für den Psychologen Franz Nayer, Direktor des Instituts für Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, ist die Sache klar. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das liegt einfach daran, dass Freunde sich eben meist in Kontexten begegnen, zum Beispiel an der Universität oder im Verein oder im Urlaub oder irgendwie auf kulturellen Veranstaltungen, wo sie eben auch gemeinsame Interessen haben. Daher kommt das eben, man nennt das auch soziale Homogamie. Das spielt bei der Partnerwahl dann auch eine Rolle, aber bei Freundschaften ist es eben auch so. Nayers Homogamie-These ist empirisch bestens belegt. Dennoch, betont Daniel Tyradellis, lohnt es sich, Freunde zu haben, die einem nicht nur nahe sind. Wenn alle Menschen, alle Freunde genau gleich sind, dann spiegelt man sich immer nur, aber man entwickelt sich nicht, man verändert sich nicht. Und nach Schiller wissen wir, dass die Seele nur dann schön ist, wenn sie sich verändert. Und auf der anderen Seite ein Freund, der alles immer nur in Frage stellt, das hält ja auch kein Mensch aus. Das heißt, Freundschaft besteht immer auch darin, graduell zu entscheiden, in welchen Dingen brauche ich Ähnlichkeit und in welchen Dingen Sichtweisen, Perspektiven, Meinungen, Gesten, die mich irgendwie irritieren, ohne zu verstören. Und so kriegt man so einen Input, der einen auch am Leben hält. Während das Wesen der Freundschaft Forscher seit Jahrhunderten in ihren Bann zieht, bestimmen heute neue Fragen den wissenschaftlichen Diskurs. Thema der Stunde ist das soziale Potenzial von Freundschaften in einer zunehmend individualisierten und alternden Gesellschaft. NDR Info. Fritz vom RBB. Freundschaft ist heute unser Schwerpunkt. Über Freundschaft. MDR. Wie wichtig ist Freundschaft? Das wollen wir auch von Ihnen wissen. Allein in den letzten 5 Jahren sind in Deutschland 580 Bücher zum Thema Freundschaft erschienen. Dazu 37 Filme, Hörspiele und Hörbücher sowie hunderte wissenschaftliche Aufsätze. Freundschaft, scheint es, ist überall und in aller Munde. In Zeiten instabiler Paar- und Familienbeziehungen, einsamer Alter und einer kulturell und religiös heterogener werdenden Gesellschaft klopfen Journalisten und Forscher Freundschaftskonzepte auf ihren sozialen Wert hin ab. Können Freunde vor Einsamkeit im Alter schützen? Können sie beispielsweise da einspringen, wo Kinder die Pflege ihrer Eltern nicht mehr übernehmen oder einfach keine Kinder da sind? Können Freunde Familie ersetzen? Monika Koch beobachtet den stetigen Strom an Frauen und Männern, Jungen und Alten, Familien und Kindern, der sich durch das sonnendurchflutete Erdgeschoss der Berliner Friedrich-Ebert-Stiftung schiebt. Die Frau mit den kurzen, braunen Haaren und dem farbenfrohen Seidentuch vertritt eine von 40 Initiativen für gemeinschaftliches Wohnen, die sich an den Experiment Days, den Wohnprojektetagen Berlin, präsentiert. Monika Koch sucht nach neuen Mitstreitern für ihre Wohngruppe Plus Minus 60 in Freundschaft wohnen. Der Titel hat erstmal sicherlich mit der Entstehung der Gruppe zu tun. Da gab es zwei Frauen, die sich überlegt haben, wie sie ihr Leben im Alter gestalten wollen. Für die beiden war klar, dass sie nicht allein in einer Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung sitzen wollten. Die waren in dem Augenblick auch jetzt nicht mehr in einer Zweierbeziehung. Und die haben sich dann aufgemacht und haben in ihren sozialen Netzwerken geguckt, wen könnte es interessieren, sich zusammenzutun und miteinander ein Wohnprojekt aufzubauen. Aus der Idee zweier Freundinnen ist eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten geworden, die auf der Suche nach einem Mietshaus für rund 15 Parteien bereits Gespräche mit Wohnungsbaugesellschaften führen. Ihre Vorstellung von Freundschaft hat unter dem Begriff der selbstgewählten Familie Eingang in die soziologische Forschung gefunden. Die heute 60-Jährigen wie Monika Koch gehören einer Generation an, bei der früher geltende Verbindlichkeiten wie die Ehe für immer anfingen zu bröckeln. Es sind überwiegend Singles in der Gruppe. Also das heißt, die leben auch nicht so, dass sie jetzt in einer Zweierbeziehung sind. Es gibt einige in der Gruppe, die Kinder haben und die haben sich zum Teil auch entschieden, im Alter nicht mit ihren Kindern wohnen zu wollen, weil sie auch denen nicht zur Last fallen wollen. Wenn man dann nicht alleine wohnen will, ist es eigentlich das Nächstliegende, mit den Freunden etwas Gemeinsames zu machen. Monika Kochs Initiative Plus Minus 60 in Freundschaft wohnen spiegelt einen gesellschaftlichen Trend. Laut Statistischem Bundesamt wohnten im Jahr 2014 in nur 0,5% der Haushalte Familien mit ihren Großeltern oder Urgroßeltern unter einem Dach. Insgesamt lebt nur eine Minderheit in Deutschland überhaupt in einer Familie, rund 28%. Dagegen wohnen in fast jedem vierten Haushalt ausschließlich Senioren ab 65 Jahren. Die Suche nach Wohnraum, wo sich Menschen auch jenseits traditioneller Familienverhältnisse zusammenfinden können, diese Sehnsucht teilen die allermeisten Besucher. So vermischen sich auf der Wohnbörse Fragen rund ums Wohnen mit einer Prise Gesellschaftsutopie. Alternative Wohnformen, also wo lebe ich später? Ich muss mir jetzt was überlegen und gucke mich einfach mal um, was es so gibt. Und entwickle selber auch meine Meinung erstmal dazu. Deswegen bin ich hier. Wenn man mehrere Freunde mit einbezieht, dann kann man das wahrscheinlich schon relativ intensiv ausgestalten und Gemeinschaftsküchen nutzen, vielleicht irgendwie sonstige gemeinschaftliche Räume für die Kinder und so weiter und so fort. Es geht ja nicht nur um Wohnen, sondern es geht um öffentliches Wohnen und öffentliches Miteinandersein und sich selbst gestalten und ohne Einsatz von, das ist Eigentum, betreten verboten oder die Polizei, das wirklich dann mehr Freiraum, mehr Atemraum für den Städter und für den Bürger zu schaffen. Ne? Hinter solchen Wünschen sehen Forscher fundamentale Veränderungen des familiären Zusammenlebens. Franz Neier, Direktor des Instituts für Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, spricht von sogenannten Bohnenstangenfamilien, bei denen es nur wenige Mitglieder innerhalb der gleichen Generation gibt. Wir haben ja häufig diese Ein-Zwei-Kind-Familien heute. Und dadurch gibt es eben nicht mehr so diese Geschwisterschaft und Cousinen- und Cousinschaft, wie man sie vielleicht in früheren Zeiten hatte. Und durch diesen demografischen Wandel wird es vielleicht so sein, dass in Zukunft für ältere Menschen Familienbeziehungen einfach nicht mehr in dieser Form und in dieser Vielfalt zur Verfügung stehen. Und da könnte es sein, dass Freundschaften hier eine wichtige Funktion erfüllen. Sie merken, ich spreche im Konjunktiv, wir wissen es noch nicht genau, aber es wäre zumindest auch meine Hoffnung, dass wir Ansätze dafür finden, solche Beziehungen stärker fördern zu können und damit eben auch solche sozialen Potenziale für unser höheres Lebensalter auch nutzen zu können. Seit über 20 Jahren erforscht Franz Neier den Zusammenhang von Freundschaft und Lebensqualität. Die sozialen Potenziale sind enorm. Seine Untersuchungen zeigen, Menschen mit intakten Freundschaften sind weniger gestresst und haben ein größeres Selbstwertgefühl. Verwandte sind die Familie, in die du hineingeboren wirst. Freunde sind die Familie, die du dir aussuchst. Diese geflügelten Worte kommen laut Franz Neier der Wirklichkeit sehr nahe. Seine Forschungsergebnisse sprechen sogar dafür, dass Freundschaften zerrüttete Familienbeziehungen ausgleichen können. Wir können jetzt nicht unbedingt hier kausal Aussagen machen, aber es zeigte sich, dass solche Menschen, die weniger Familienbeziehungen haben als andere, eher dazu tendieren, mehr Freundschaften zu pflegen. Und dies setzt sich auch fort auf der qualitativen Ebene. Das bedeutet, wenn die Familienbeziehungen nicht so gut sind oder vielleicht eher als negativ erlebt werden, dann kann das ausgeglichen werden durch besonders gute und intensive Freundschaften. Und das wiederum wirkt sich sehr positiv auf die Lebensqualität aus, wenn man sowas ersetzen kann. Dass Freundschaften aber das Allheilmittel gegen Einsamkeit im Alter sind oder gegen Überalterung, gegen diese Alterslast, so wird das ja auch bezeichnet, das halte ich für verkürzt. Also Freundschaften funktionieren so nicht. Julia Hamann ist Soziologin an der Universität Vechta. Ihr Forschungsbereich heißt Wahlverwandtschaften. Nach Meinung der 34-Jährigen werden im aktuellen Diskurs zwei Probleme übersehen. Erstens, Pflege unter Freunden funktioniert im hohen Alter nicht. Die meisten Leute wollen nicht im Altenheim altern, sondern die wollen in der eigenen Wohnung altern. So. Und was mich daran ärgert, ist, dass das nicht so richtig zu Ende gedacht wird. Da wird eben gesagt, ach, guck doch mal, so eine Alten-WG, das ist doch was total Schönes. Aber die Fragen, die im privaten Altern, also im Altern als Einzelperson relevant sind, nämlich wer ist denn dann aber da, wenn es nachher doch an körpernahe Pflege geht? Wer ist denn dann dafür verantwortlich? Was passiert eigentlich, wenn so eine Alten-WG zusammen altert und auf einmal sind alle gleichzeitig krank und alt und brauchen irgendwen? Die werden da ja einfach ausgespart. Und zweitens, werden Freundschaften mit Pflegeerwartungen belastet, können sie zerbrechen. Wenn ich jetzt Freundschaften aber in ein Umfeld packe, wo sie genau das erfüllen sollen, alltägliche Unterstützungsleistungen, dann wird auch noch diese letzte Beziehungsform, die so frei von kosten-nutzen-kalkulatorischen Denken quasi ist, ausgehöhlt. Und ich finde nicht, dass das richtig ist. Und wenn jetzt das Individuum so ganz stark dafür verantwortlich gemacht wird, Freundschaften zu haben und diese Freundschaften auch so zu haben, dass sie Familie ersetzen kann, dann hat das ein Potenzial, wirklich Individuen zu belasten und auch zu überfordern, aber auch Freundschaftsbeziehungen zu zerstören. Wer sind wir, wenn wir Freunde sind? Was bedeutet es heute, eines anderen Freund oder Freundin zu sein? Und wie beeinflussen Nützlichkeitserwägungen unsere Beziehungsformen? In der griechischen Klassik stand Freundschaft einst höher als Liebe. Erst mit dem Erstarken des Christentums und seiner Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes beginnt die Verdrängung der Freundschaft, steigt die Liebe zum gesellschaftlichen Ideal auf. Eine Entwicklung, die ab dem 11. Jahrhundert durch die allmähliche Emanzipation der Frau befördert und durch die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft und dem Einfluss der Romantik verstärkt wird. Die Ehe, jahrhundertelang vor allem als Handel begriffen, wird zum Liebesbündnis, der erstrebenswertesten Beziehungsform überhaupt. Aber ist dieses Konzept heute noch zeitgemäß? Der Philosoph Daniel Tyradellis hält dagegen. All diese Bindungstheorien, die es gibt, gehen immer davon aus, man kommt auf die Welt und dann hat man seine primären Bindungen, das ist normalerweise die Mutter, und dann leidet man halt den Rest seines Lebens daran, dass es diese symbiotische Beziehung in dieser Form womöglich nicht mehr geben wird. Und das ist so ein ganz klares Dogma in unserer Kultur. Und das stimmt aber gar nicht, sondern eigentlich will man nur so schnell wie möglich weg. Also natürlich möchte ich diese elementare Bindung. Ich möchte aber genauso sehr eigene Bindungen aufbauen, die eben auf dieser Unverbindlichkeit und Offenheit basieren. Und deshalb habe ich inzwischen eher das Bild, wenn man da aus dem Mutterleib raus ploppt, man sozusagen sofort seinen Rucksack Schulter und sagt, so, ich gehe jetzt mal Freunde suchen. Dass es die Liebesbeziehung in unseren Tagen überhaupt zu so einem hohen Stellenwert gebracht hat, hat jedoch nicht nur mit der Romantik und dem Zeitalter der Empfindsamkeit zu tun, sondern auch mit sozialpolitischen Erwägungen. Einen besonders starken Einfluss auf diese Entwicklung hatte um 1820 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, seinerzeit gehandelt als preußischer Staatsphilosoph. Und er hat also wesentlich dabei mitgearbeitet, die Verfassung zu schreiben, wenn man so sagen will. Und Hegel sah, dass Freundesgruppierungen eine tatsächliche soziale Kraft darstellen können. Nimm 5, 6, 7, 8 Befreundete, die eine gemeinsame Idee haben, die sich organisieren. Daraus entsteht schon eine Kraft, die politisch gefährlich sein kann, die also tatsächlich Machtstrukturen unterwandern kann. Hegel erkannte, dass das ein Risiko für den Staat darstellt, wenn Freundschaft so im Mittelpunkt steht. Und deshalb hat Hegel sehr bewusst umprogrammiert. Er hat gesagt, wir stellen den Mittelpunkt der Verfassung, die Kernfamilie und die Ehe und die Liebe, so dass die Leute als Ziel ihres sozialen Seins die Paarbeziehung sehen. Das hat ja auch super geklappt. Ne? Wenn wir so durchs Leben gehen und sagen, irgendwie reicht mein Leben nicht, irgendwie bin ich unglücklich, dann stopft man immer alles in die Liebe rein. Ja, wenn ich den richtigen Partner habe, wenn ich den richtigen finde, dann wird alles wieder gut. Und in Liebesbeziehungen ist es so, dass die Leute sich dann im Grunde so in Zweierpäckchen zerfleischen. Sie werden politisch völlig unwirksam, weil man all seine Energien auf die Frage, liebe ich ihn genug, zu wenig und so weiter, investiert und damit eigentlich als politische Größe nicht mehr gefährlich ist. Den Wettlauf zwischen Liebe und Freundschaft hat die Liebe historisch gewonnen, vorerst jedenfalls. Denn im Jahr 2004 sollte die Gründung eines sozialen Netzwerks dem Freundschaftsbegriff eine kometenhafte Wiederauferstehung bescheren. Durch die Erfindung von Facebook wurde das Konzept Freundschaft an die Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts angepasst. Doch sind Online-Freunde wirklich echte Freunde? Der Psychologe Franz Neier ist skeptisch. Dieser Freundschaftsbegriff, der wird ein bisschen verwässert durch die Online-Social-Networks. Es ist wohl unmöglich, 800 oder 8000 Freunde zu haben, selbst wenn man so viele Kontakte auf Facebook unterhält. Die wirklich guten Freunde, und das zeigen Studien insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sind auch die, die man im wirklichen Leben face-to-face trifft. Sind also Online-Freundschaften grundsätzlich weniger wert? Der Soziologe Felix Elbert sieht das anders. 15 Jahre lang hat er in den Vereinigten Staaten studiert und gelehrt. Nun ist er zurück in Deutschland und leitet seit September 2015 die Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik am Wissenschaftszentrum Berlin. Durch seine Arbeit auf zwei Kontinenten zieht er die Grenze zwischen Online- und Offline-Freundschaften weniger streng. Wenn ich einen Freund jetzt, meinen besten Freund, nur alle 6 Monate sehe, oder ich habe einen Freund, den ich sehe, ich nie persönlich, aber interagiere mit dem über E-Mail und Facebook jeden zweiten Tag, dann bin ich nicht bereit zu sagen, der eine ist ein echter Freund und der andere ist es nicht. Soziale Netzwerke haben Freundschaften räumlich und zeitlich entgrenzt. Nähe und Distanz werden nicht länger über die physische Begegnung allein vermittelt. Doch ist das wirklich eine neue Erfahrung in unserem digitalen Zeitalter? Daniel Tyradellis. Historisch betrachtet, seit Erfindung des Briefverkehrs waren Freundschaften die meiste Zeit über Distanzfreundschaften. Es gibt Tausende, zigtausende von Freundschaften von Menschen, die sich nie in ihrem Leben persönlich getroffen haben, deren Freundschaft nur im Briefaustausch bestand und gerade darin eine Nähe und Intensität gefunden haben, die sie in keiner anderen sozialen Beziehung gefunden haben. Dafür gibt es zahlreiche Zeugnisse. Insofern muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt so ein bisschen atavistisch so auf die Real-Life-Begegnung setzt und damit halt jede Virtualität und digitale Situation irgendwie zu verdammen können meint. Für Daniel Tyradellis ist der aktuelle Diskurs Online versus Real-Life-Freundschaften denn auch nur Nebenschauplatz einer viel interessanteren Auseinandersetzung. Der Frage nach der politischen Sprengkraft einer Gemeinschaft von Freunden einerseits und ihrer Vereinnahmung als nützlicher Gesellschaftskitt. Wie viele Leute nennst du denn echte Freunde? Thema Wahlfamilie. Wofür brauchen Sie Freunde? Freundschaft ist heute viel stärker fürsorglich aufgeladen. Freunde sollen einander helfen. Viele Menschen haben überhaupt keine Familie mehr. Oder rufen Sie uns an. Gerade in Großstädten. Wir reden über Freundschaft. Sind Sie die bessere Familie oder was sollten Freunde füreinander leisten? Da wird quasi jetzt suggeriert, ne? Guck mal, ihr wollt jetzt nicht alleine im Altenheim enden. Da bitte, das sind eure Alternativen. Kümmert euch mal drum, macht mal was. Und das, so ist mein Eindruck, wird politisch schon sehr stark gepusht, gefördert. Also da gibt es Kongresse zu, da gibt es Ideen zu, da gibt es natürlich auch einen Riesenmarkt zu. Das muss man ja auch sehen. Da steckt ja auch wahnsinnig viel Geld dahinter und Forschungsinteresse, das sich daraus entwickelt. Seit 7 Jahren untersucht die Soziologin Julia Hamann die gesellschaftliche Bedeutung von Freundschaftskonzepten. Auch ihre Doktorarbeit widmete sie diesem Thema. Für sie ist klar, wenn Politik Freundschaft jetzt so weiterdenkt, dass Freundschaft immer wichtiger wird, das Individuum wird immer mehr und stärker dafür verantwortlich, im Alter nicht isoliert zu sein, sondern in irgendeiner Form von Kollektiv zu sein. Das würde eben bedeuten, ich fange an, meine Freundschaften strategisch so aufzubauen, dass diese Person mir ja auch hilft. Das heißt, vielleicht fange ich an, mit Mitte 40 nur noch Freundinnen und Freunde zu suchen, die ein bisschen jünger sind als ich und irgendwie vielleicht gesünder oder wo ich denke, oh, die sind stark und groß und die können mich dann irgendwann tragen. Dann müsste ich anfangen, in Freundschaften auf eine Art und Weise zu investieren, dass sie sich dann nachher, wenn ich pflegebedürftig bin, auch auszahlen und diese Leistung vollbringen können. Ich finde das nicht so eine schöne Idee. Wenn schon, sagt Julia Hamann, dann müssten Freundschaften auch gesellschaftlich aufgewertet, Ehe und eingetragener Partnerschaft gleichgestellt werden. Freundschaft darf sich jetzt nicht auch noch dieser Verwertungslogik unterwerfen wie andere Beziehungsformen. Die darf eben nicht dafür verwendet werden. Und wenn sie dafür verwendet wird, dann aber bitte auch mit den Vorzügen und Protegierungsmechanismen, die zum Beispiel die Ehe hat. Also entweder wir lassen Freundschaft als freie, wirklich auf Sympathie, auf Interesse an der Person gerichtete Beziehungsform frei existieren, dann hat sie aber auch keine Verpflichtung. Oder wir institutionalisieren sie, dann hat sie Verpflichtung, aber dann braucht sie auch Unterstützung, dann braucht sie eben auch Schutz. Freundschaft, das ist eine Seele in 2 Körpern, schrieb Aristoteles um 300 vor Christus schwärmerisch. Wird Freundschaft heute, knapp 2000 Jahre später, zur Bürgerpflicht? Werden wir in Freunde investieren wie in die Rentenkasse? Vielleicht lohnt an dieser Stelle ein Perspektivwechsel. Der griechisch-amerikanische Soziologe Nikolas Christakis vom Yale Institute for Network Science erforscht seit Mitte der 1990er Jahre die Netzwerke von Freunden anhand riesiger Datenmengen, unter anderem von Facebook. Felix Elwert vom Berliner Wissenschaftszentrum hat in den USA mit Nikolas Christakis zusammengearbeitet und berichtet von einer grundlegenden Erkenntnis. Unser persönliches Verhalten hängt vom Verhalten unserer Freunde ab. Bei Kindern ist völlig klar, die ahmen einander nach und machen alle den gleichen Quatsch. Und bei Erwachsenen und Kindern hoffen wir auch inständig, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Wir wollen zum Beispiel, dass Lehrer Kinder beeinflussen. Wir wollen auch, dass Kinder auf Eltern hören oder sie im positiven Sinne nachahmen und ihre Fehler vermeiden. Wenn es um die Übertragung von Verhalten zwischen Erwachsenen geht, dann hängen wir so daran, dass wir autonome Akteure sind. Da denke ich, nein, da müssen wir uns wirklich ein bisschen locker machen und feststellen, dass vielleicht in uns auch Kinder stecken. Auch als Erwachsene ahmen wir andere Menschen nach. Wir lernen von anderen Menschen, wir passen uns an, im Positiven wie im Negativen. Als die Forscher nachweisen konnten, dass selbst unser Aussehen über soziale Netzwerke übertragen werden kann, dass etwa Speckröllchen eines Menschen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch seine Freunde an Gewicht zulegen, da bekam das Team sogar Morddrohungen. Aktivistenverbände warfen den Forschern vor, Stimmung gegen Übergewichtiger zu machen. Trotzdem, die Ausbreitung bestimmter Verhaltensweisen, so Felix Elwert, verläuft über Freundschaftsnetzwerke. Egal, ob es sich um den Body Mass Index oder politische Wahlen handelt. Wenn jemand auf Facebook sieht, dass ein Facebook-Freund gewählt hat, dann geht die eigene Wahrscheinlichkeit zu wählen um 0,3% hoch. Das ist Pipifax, das ist ein ganz, ganz kleiner Effekt. Aber Sie müssen das auf 61 Millionen Mitglieder von Facebook in Amerika potenzieren. Jetzt kommt noch dazu, die eigene Wahlwahrscheinlichkeit erhöht sich nicht nur, wenn man sieht, dass die eigenen Freunde gewählt haben. Es gibt da richtige Wahlkaskaden, die sich durch das Netzwerk ausbreiten. Wenn John gewählt hat, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sein Freund Tim gewählt hat. Und deswegen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass dessen Freundin Gret gewählt hat. Und so weiter. Das kann man bis ins vierte Glied nachverfolgen. Was sich heute anhand von massenhaft verfügbaren Daten visualisieren lässt, gilt dabei für alle Netzwerke, seien sie online oder offline. Unser Verhalten hängt vom Verhalten derer ab, mit denen wir verbunden sind. Sind wir also unsere Freunde? Wir sind nicht nur unsere Freunde, wir sind unser gesamtes soziales Umfeld, weil uns unser Umfeld beeinflusst. Das kann man jetzt überspitzen oder man kann es sein lassen. Für mich als Soziologen stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, wo ist das wahre Ich und wo hört das wahre Ich auf? Denn insofern mich meine Freunde beeinflussen, bin ich meine Freunde. In der Monster Ronsons Karaoke Bar in Berlin hat sich die Sitzordnung verändert. Kayleen, Mara und Dennis schmettern alte Lieder mit neuen Mitstreitern. Haben Sie sich bewusst neue Karaoke-Freunde gesucht oder hat sich die Veränderung ergeben? Hat sie ein komplexes Zusammenspiel aus musikalischen Vorlieben, frei gewordenen Sitzplätzen und einer Prise Zufall zusammengeführt? Oder sind Sie selbst dafür verantwortlich, mit wem Sie schwitzend die Kabine teilen und Spaß haben? Vielleicht unterschätzen wir die Macht der Freundschaft, die sich immer wieder neue Bahnen sucht und findet. Für Felix Elwert steht fest, niemand ist eine Insel, Menschen werden immer in Netzwerken leben. Auch wenn wir heute noch nicht wissen, wie die Freundschaftsnetzwerke von morgen aussehen werden. Das Schöne an Gesellschaft ist, dass sie so unglaublich anpassungsfähig ist. Wer hätte Anfang der 90er Jahre gedacht, dass wir so viel Zeit mit Freunden nur am Computer verbringen werden? Facebook war Anfang der 90er Jahre für die meisten Leute undenkbar. Also das ist ein Bereich, wo sich soziale Netzwerke verändert haben, in dem eine neue Sorte Netzwerk dazugekommen ist. Super! eine Seele in zwei Körpern. Über die Bedeutung von Freundschaft in der modernen Gesellschaft. Ein Feature von Tabea Gzeszek und Lotta Wieden. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015. Sprecherin war Tabea Gzeszek, Toningenieur Lutz Pahl und Regie führte Giuseppe Maio. Die Redaktion hatte Kim Kindermann. Und das waren die Zeitfragen aus Forschung und Gesellschaft für heute. Nachzuhören und zu lesen wie immer auch unter www.deutschlandradiokultur.de.